Unsere intuitive Tötungshemmung mag einer evolutionären Voreinstellung entspringen. Sie ist jedoch nicht dafür angelegt, beim Töten auf Umwegen Alarm zu schlagen oder wenn tödliche Nebeneffekte wie im Weichenstellerfall im Spiel sind. Hier leiden wir Green zufolge unter moralischer Kurzsichtigkeit. Ist der Weg zum Tod eines Menschen, räumlich oder zeitlich, weit genug entfernt, machen wir uns kaum Gedanken. Das Töten aus der Ferne halten wir für harmloser als den direkten Griff an die Gurgel. Ein Grund vielleicht, warum uns Opfer von Messerstechereien in unserem Kiez nahegehen, während uns die Hunderttausende, die anderswo auf der Welt ums Leben kommen, vergleichsweise kalt lassen. Etwa seit 2012 im Krieg in Syrien 400.000 Tote oder im Genozid in Ruanda im Jahr 1994 800.000 Tote. Kurt Tucholsky drückt das satirisch so aus: Der Tod eines Menschen, das ist eine Katastrophe. 100.000 Tote, das ist eine Statistik. Bei Nebeneffekten und Unterlassungen macht sich unsere Kurzsichtigkeit ebenfalls bemerkbar. Wer das ertrinkende Kind nicht aus dem Teich rettet, begeht unterlassene Hilfeleistung. In diesem konkreten Fall liegt das Leid des Kindes so augenscheinlich vor uns, dass unser Urteil deutlich ausfällt. Auch die Bilder und Berichte von Ertrinkenden im Mittelmeer gehen uns nahe. Dennoch unterlassen wir jede Sekunde Taten, die Kindern weltweit das Leben retten könnten. Der Grund für diese Neigung könnte schlicht darin bestehen, dass wir Unterlassungen, also Nichthandlungen und die Nebeneffekte von Handlungen kognitiv und sprachlich schwer fassen können. Denn zum einen gibt es davon unendlich viele. Zum anderen brauchen wir mehr gedankliche Kapazitäten, um Unterlassungen zu kategorisieren und uns die Folgen von Handlungen auszumalen. Was Töten ist, begreifen wir sofort. Ein Fall von Nicht-Helfen erfordert mehr Nachdenken. Darauf, was moralisch geboten ist, beispielsweise einen Tod zu verhindern, sollte dieser Aufwand aber keinen Einfluss haben.